Erst da der Verfasser mit seinem Buche Geist und Judentum nach einem geeigneten Verleger auf die Suche ging und nun erst das ganze Martyrium desjenigen erleben musste, der für ein Zion tief verhasstes Werk obdachsuchend umherzuirren verdammt ist, erst da lernte er seine Stellung im heutigen Geistesleben und die Methoden Zions im Kampfe wieder einen verhassten Gegner am eigenen Leibe kennen. Nicht weniger als 2 Jahre aber irrte der Verfasser mit diesem seinem Schmerzenskinde obdachlos in Deutschland umher, von sogenannten Freunden, die sich zu guter Letzt als Freimaurer entpuppten, immer wieder auf falsche Fährte gelenkt. Hierbei lernte er zweierlei kennen und durchschauen. Fürs Erste, dass die völkisch-deutschen Verleger, und hätte er das Einzige zu bringen gehabt, was zur Errettung des deutschen Volkes vonnöten wäre, von ihm und seinem Schaffen a priori nichts wissen wollten. Zum Zweiten aber, dass dort, wo der Antisemitismus nicht zur Grundlage des Verlagsbetriebes gehört, selbst wenn die Verleger dem Judentum ferne stehen, eine ganz erbärmliche Feigheit und armselige Vogelstrauß-Spielerei dem gewissen Thema gegenüber zu Hause ist, so zwar, dass der Verfasser mit allen seinem Schaffen zwischen diesen beiden für ihn unbrauchbaren Stühlen nicht zu sitzen, sondern vielmehr für alle Zeiten in der Versenkung zu verschwinden, sich bedroht sah. In dieser verzweifelten Lage versuchte der Verfasser ein letztes in einem Schritte, der vielen merkwürdig erscheinen mag, der aber heute in seiner vollständigen Wirkungslosigkeit und seiner prophetischen Vorausahnung der furchtbaren Bedeutsamkeit unseres Problems ein scharfes Licht auf Gesinnung und Umgebung desjenigen wirft, der all dem dank seinen täglichen Beratern völlig ahnungslos gegenüberstand, des deutschen Kaisers, an den der Verfasser mit ebenso großen als vergeblichen Hoffnungen beifolgendes Schreiben zu richten, die naive Kindlichkeit gehabt hatte. Berlin, den 26. Juni 1918. Eure Majestät, dieses Schreiben ist als ein Akt letzter geistiger Notwehr aufzufassen. Ehe ich es jedoch wage, an Eure Majestät mit meiner Bitte heranzutreten, möchte ich versuchen darzulegen, inwiefern ich ein gewisses Recht auf allergnädigste Teilnahme zu haben vermeine. Als im September 1914 mein Gedicht an die deutschen Stammesbrüder der baltischen Provinzen in Druck ging, da wurde mein Idealismus von den meisten ungläubig belächelt. Ja, im darauffolgenden Jahre wurde mir gar verboten, dies Gedicht in Dresden vorzutragen, da es infolge von Spionagegefahr für die Balten hätte gefährlich werden können. Nun aber hat sich die sehnsüchtige Voraussicht jener ersten Kriegstage bewahrheitet. Ich habe dies Gedicht diesen Winter öffentlich in Berlin und Dresden vorgetragen und bin stolz darauf, vielleicht der Erste gewesen zu sein, der die Vereinigung mit dem Deutschen Reiche ahnend voraussah und dichterisch zum Ausdruck brachte. Als ich das Gedicht auf dem offiziellen Wege an Eure Majestät gelangen lassen wollte, da wurde mir bezeichnenderweise von der österreichischen Behörde die Vermittlung verweigert und erst durch die gütige Intervention seiner Exzellenz des Grafen Erich von Kielmannsegg sowie ihrer königlichen Hoheit, der Frau Herzogin von Braunschweig, gelangte das Gedicht in die Hände Eurer Majestät. Als im darauffolgenden Jahre mein offener Brief an Thomas Mann, Friedrich der Große, erschien, da versuchte ich durch die gütige Vermittlung meiner alten, inzwischen verstorbenen Freundin, Frau Anna vom Rath, die kleine Schrift in die Hände Eurer Majestät gelangen zu lassen. Es wurde mir damals versprochen, dass Exzellenz von Schellius sie Eurer Majestät zukommen lassen werde. Ob dies geschehen ist, weiß ich leider bis zum heutigen Tage nicht zu beurteilen. Als nun aber am dritten Kriegsjahre meine Schrift »Geist und Leben« erschien mit der Widmung »Den regierenden deutschen Fürsten, soferne in ihnen der Geist der Macht genugsam lebendig, wach und rege ist«, dass sie die Macht des Geistes zu kennen, zu erkennen und anzuerkennen vermögen, da wagte ich, eingeschüchtert durch die Ungewissheit um das Schicksal meiner früheren Zusendungen, nicht, dieses Werk abermals Eurer Majestät zu widmen. Nun aber lege ich es diesem Briefe bei, in der bescheidenen Hoffnung, dass es mit den beiden anderen Arbeiten für meine Gesinnung und die etwaige Bedeutsamkeit meines geistigen Schaffens ein Zeugnis ablege. Als ich nun im 4. Kriegsjahre mit der Schrift Geist und Judentum nach Deutschland kam, da war es in der freudigen Zuversicht, hiermit eine der weltbewegendsten Fragen unserer Zeit einer endgültigen Lösung entgegengeführt zu haben. Nun aber ist der ganze Winter 1917-1918 mit den vergeblichen Versuchen dahingegangen, dieser Schrift den geeigneten Verlag zu erobern. Bei dieser Gelegenheit hat es sich in furchtbarster Deutlichkeit für mich herausgestellt, in welch unheilvoller Weise das deutsche Geistesleben ganz und gar unter der Gewalt und dem Einflusse des Judentums steht, so dass diese Schrift, die das Motto trägt, »Frau Wahrheit will niemand beherbergen«, den Spruch am eigenen Leibe erleben musste und mithin wirklich von der dringlichsten Bedeutsamkeit zu sein scheint. Wenn ich mich nun an Eure Majestät mit der Bitte um persönliches Gehör wende, so geschieht es in der frohen Zuversicht, dass hier in Deutschland zum Unterschiede von meiner geistabgeneigten Heimat Österreich keine wahre schaffende Kraft ganz unbeachtet und bar der fördernden Teilnahme allerhöchsterseits bleibt. Und wenn ich es wage, das kühne Ersuchen zu stellen, mir zur Entwicklung meiner Gedanken über das Thema Geist und Judentum eine Unterredung zu gewähren, so geschieht dies, weil ich tief durchdrungen davon bin, dass die Zukunft und Entwicklung Deutschlands ganz und gar von der Lösung dieses schier unlösbaren Problems abhängt und dass Eure Majestät daher eine gnädige Teilnahme nicht versagen werden. Es dreht sich darum, dass, wenn Eure Majestät für die Gedanken dieses Buches gewonnen wären, auf einen Wink sofort jeder repräsentative Verlag sich eine Ehre daraus machen würde, die Schrift erscheinen zu lassen, während ansonsten die Angst vor der Komplikation die meisten, wenn nicht alle Verleger vor diesem unerbittlichen Buche zurückschaudern lassen würde. Ich bin mir des Ungewöhnlichen, ja für den, der die Tragweite meines Schaffens heute noch nicht übersehen kann, des Don Quixote-haften meines Tuns vollinhaltlich bewusst, richte aber trotzdem mal die inständige Bitte an Eure Majestät, mich nicht ungehört abzuweisen und mir zur Darlegung meiner Gedanken eine Unterredung zu gewähren. Namentlich die Worte Eurer Majestät anlässlich des 30-jährigen Regierungsjubiläums und die Tatsache, dass das gleiche Blut, das durch des großen Friedrichs Adern floss, auch Eure Majestät durchpulst, geben mir den Mut zu solch ungewöhnlichem Verfahren. Ebenso aber, wie jener Friedrich der Einzige jedem lebendigen Geist zugekehrt war, ebenso werden Eure Majestät das Ohr einem um Gehör Flehenden nicht hart verschließen, denn ich glaube felsenfest an die Widmungsworte des Balten-Gedichtes, dem Schutz und Hort des Deutschentums für die ganze Welt. Dass ich aber, der Deutsch-Österreicher, in diesem Weltkriege nur an Deutschlands Fürsten und namentlich an Eure Majestät dachte, wenn ich Förderung alles guten deutschen Geistes erhoffte, es wird dereinst ein bedeutsames und aufschlussreiches Dokument unserer verwickelten Zeit darstellen. Nur in der unverzagten Hoffnung auf Euer Majestät gnädigen Bescheid verweile ich fernerhin in Berlin, ehe ich mich in die Landeinsamkeit meines österreichischen Heims zurückziehe. Es handelt sich für mich, ja für bedeutsame geistige Güter der Welt, um Sein oder Nichtsein. Euer Majestät, leider nicht untertänigster, aber in tiefer Bewunderung verehrungsvollster Arthur Trebitsch.